ich bleib der last motherfucker breathing, der letzte, der atmet, der letzte, der parken. Komm du Hund, ich zerfetze dich Knaben. Du kennst meine Fame und mich nicht und denkst, du bist Fame und wichtig. Bang, dies Game und dich mit, du stand. Bisschen Fan für mich und dich. Spucke dir Ficker den Verse in die Fresse, denn Urge kann das dir besser, du Tucke willst Rap, dann komm in den Porsche. Reiße dir Punker den Arsch auf, geh in die City, geh Bars kaufen. Du bist ein Junkie, Gras rauchen. Ich bin on top of the game, ein Urge ist Killer, du Bitch, mal pass auf. Spucke Beton, komm in die Hutten, bucke die Killer mal voll in die Futten. Gebe dir Schmock, dann bürst in den Arsch, stört aus Spaß, vögel dich hart. Ich bin der Grund, warum sich Rap bei ihr hängen, Mann. Ihr seid Dreck in meinen Augen, ihr seid Rap in the Mengen und ihr Rap 16 Bars, 16 Lügen. Ich bin im Habitat-Studio und kille 60 Typen. AKG, Gold, Focusrite, Rot, SSL 4000. Komm mit deinen Jungs, seh wie wir drauf sind, seh wie wir hausen, seh wie die Hits entstehen. Ich seh dich, Hundekind, bereit, keinen Fick zu geben. Ich hab Geschichte, ich steh über den meisten, geht üben. Mir scheiße, ich hab Cousins, die dich töten, zerreißen. Doch ich bleib cool und gelassen, ich mach mein Ding. Ich kann rappen, ich kann Beats machen, yep, und ich kann singen. Ich bleibe treu zu dem Game, loyal zum Potten. Wenn ich geh, dann mit nem riesen Knall, Amok im Pott, vergrab dich im Block. Ich muss mir nichts beweisen, ich kann rüberstehen. Wasser, mi Feature, ihr seid Witze für Übersee. Gib denen Kohle und die lachen euch aus. Ich bleib kein Nacke in meinem Herz, habt ihr Ratten kein Haus. Und was Beef? Beef ist, wenn du Angst um dein Leben hast, Angst um deine Fame oder Angst um dein Segen hast. Und du alleine einen Scheißdreck wert bist, deine Gigs canceln musst, weil du weißt, Cats werden sich deine Freundin ohne Zittern nicht mehr in die Stadt gehen kann. Deine Mom zu Hause weint und du nicht am Rad drehen kannst. Beef ist, wenn wir uns sehen, und sei dir sicher, Bitch, dass wir uns sehen. Mann, das ist Schnickschnack, Sätze ohne Sinn, Gewalt ohne Grund, falsche Worte, falsche Egos, alles falsch, Lügen aus nem falschen Mund. Ich will ein Rapper sein, kein G und kein Star, und halt das Mikro in der Hand und geb euch Frieden und Bars. Und ihr wollt nicht in meiner Haut stecken, in meinem Kopf sind kleine Menschen, die mir sagen, ich soll rausgehen und laut rappen, burn und geburnt werden. Mann, ihr seid krank, willst du wirklich sicken Scheiß und im Fall für dein Verse sterben? Glaubt mir, es lohnt sich nicht, ich hab sie kommen und gehen gesehen, ohne Cash rein und mit weniger raus. Mann, ihr seid krank, eure Seelen sind grau. Ich bleibe stolz und der Pott schau. Ich hebe die Faust und was gesegnet. Ihr tut so, als ob ihr aus der Bibel dichtet. Alles, was ich schreibe, ist ein Stück weit Musikgeschichte. Mir ist klar, dass ich nicht interessant für Viva bin, MTV und Bravo. Fuck, ich bin und bleibe Stieber. Twins bin und bleibe Hardcore Rap. Motherfucker, battle mich. Merchandise Straße, ihr verkauft euch auf den Männerstrich. Ich heb meinen Kopf gegen die Sonne, guck, ich bringe Licht. Ich hol die Texte in der Booth. Spit Rap und singe nicht.